1957. Das planetarische Zeitalter hat begonnen, verkündet die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Oktober, als die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten Sputnik 1 ins Weltall schickt. Mit dem Slogan »Keine Experimente« feiert Konrad Adenauer einen Monat zuvor einen überwältigenden Erfolg bei der Bundestagswahl. Zwei Devisen, die das Geschehen des Jahres 1957 charakterisieren. Die Welt schwankt zwischen Aufbruch und Verharren. Gemeinsam mit den westeuropäischen Staaten strebt die Bundesrepublik nach einer eigenständigen Rolle im globalen Kräftespiel. Mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die am 25. März von den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien und der Bundesrepublik ins Leben gerufen wird, wollen die Europäer einen großen Schritt in diese Richtung tun. Auch wenn die Bedeutung dieser Ereignisse von den Menschen kaum erfasst werden kann, sorgt nach den Mangeljahren des Krieges und der harten Zeit des Wiederaufbaus der zunehmende Wohlstand für allgemeine Zufriedenheit. Während die Löhne in der Bundesrepublik seit 1950 um knapp 50% gestiegen sind, kletterten die Preise nur um knapp 10%. Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard kann deshalb die Devise ausgeben: Wohlstand für alle. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung Adenauer ist nach 8 Jahren Amtszeit so groß wie nie. Über 50% geben bei der Bundestagswahl dem 81-Jährigen ihre Stimme. Der Alte, wie Adenauer von Anhängern und politischen Gegnern respektvoll genannt wird, ist auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Dass die deutsche Bevölkerung das Erreichte bewahren will und in Neuerungen eher einen Risikofaktor sieht, zeigt sich auf den unterschiedlichsten Gebieten des öffentlichen Lebens. Die Einführung von Automaten und Computern in der Industrieproduktion und in der Verwaltung betrachten viele mit Skepsis und Misstrauen. Ähnliches gilt für das Kulturgeschehen. Auf deutschen Bühnen dominieren Klassiker-Inszenierungen wie Faust und Hamlet. Meise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Die Idylle der Wirtschaftswundergesellschaft wird getrübt von einem Skandal, der das Vertrauen in die Spitzen der Gesellschaft nachhaltig erschüttert. Der Mord an der Frankfurter Prostituierten Rosemarie Nitribit offenbart, dass Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur den selbstgestellten Moralansprüchen nicht genügen. Was sonst noch geschieht? Das Saarland tritt als 10. Bundesland der Bundesrepublik bei. Im Göttinger Manifest fordern 12 führende deutsche Wissenschaftler den Verzicht der Bundeswehr auf Atomwaffen. Gute Nachricht für Rentner. Der Bundestag beschließt die dynamische Rente, deren Höhe sich an der Entwicklung des Bruttosozialprodukts bemisst. Mehr als eine Randnotiz. Dem Ingenieur Felix Wankel gelingt der erste Probelauf des von ihm erfundenen Verbrennungsmotors mit rotierenden Kolben, des Wankelmotors. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.